Was Pfarrer außerdem sehr gern machen, ist, in Zitaten zu kämpfen. Wisst ihr etwas über Zitate? Zitate sind ein wunderbares Kommunikationsmuster. Wenn ihr Klienten habt, die einen Groll auf ihren Chef oder Mitarbeiter haben, ihn aber nicht wirklich ausdrücken können, da es unangemessen wäre oder sie gefeuert würden oder so etwa, dann trainiert man mit ihnen das Sprachmuster der eingebetteten Zitate. Es ist herrlich, denn sie können zu ihrem Chef ins Büro gehen und sagen, stellen Sie sich vor, gerade war ich unten auf der Straße und da kommt ein Mann auf mich zu und sagt doch zu mir, alter Idiot. Ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Was würden Sie machen, wenn zu Ihnen so einfach jemand sagt, Idiot, eben gerade unten auf der Straße? Meistens sind sich die Leute keiner der Metaebenen bewusst, wenn man sie mit einem Inhalt ablenkt. Einmal auf einer Tagung hielt ich vor einer Gruppe von Psychologen einen Vortrag. Sie waren reichlich langweilig und stellten eine Menge dummer Fragen. Ich erzählte ihnen etwas über Zitate als Sprachmuster. Dann sagte ich, zum Beispiel, ich erzählte ihnen sogar noch, was ich gerade tat, erzählte mir Milton Erickson einmal eine Geschichte. Er verbrachte einige Zeit auf einer Truthahnfarm und die Truthähne machten einen unheimlichen Lärm, so dass er nachts nicht schlafen konnte. Er wusste schon gar nicht mehr, was er machen sollte. So ging er schließlich eines Nachts nach draußen. Und ich sah alle diese Psychologen dort unten an und bemerkte, dass nur Truthähne um ihn herum waren. Überall Hunderte von Truthähnen. Truthähne hier, Truthähne da, überall Truthähne. Und er sah sie an und sagte zu ihnen, ihr Truthähne. Anmerkung. Turkey bedeutet im Amerikanischen sowohl Truthahn als auch Versager. Ende der Anmerkung. Ein paar Leute dort wussten, was ich machte und brachen total zusammen. Da stand ich auf dem Podium vor diesen Leuten, die mir ihr Wohlwollen entgegenbrachten und sagte, ihr Truthähne. Sie kriegten nicht mit, was ich machte. Sie saßen alle da und nickten ernsthaft. Wenn man kongruent dabei ist, werden sie es niemals merken. Wenn man die Leute mit einem interessanten Inhalt füttert, kann man mit jedem Muster experimentieren. Sobald ich sagte, ich werde jetzt eine Geschichte über Milton erzählen, schaltete jeder auf Inhalt. Mehr war nicht notwendig. Während ich die Geschichte erzählte, wandte ich mich sogar ab und lachte ganz oben im Brustkorb. Dann wandte ich mich ihnen wieder zu und erzählte die Geschichte zu Ende. Sie dachten einfach, es wäre verrücktes Verhalten, denn ich lache viel. Ich hätte auch das Lachen in die Geschichte einbauen können. Milton wandte sich ab und lachte. Am Ende des Tages kamen alle diese Leute hoch zu mir aufs Podium und sagten, ich möchte Ihnen noch sagen, wie wichtig das alles heute für mich war. Und ich sagte, vielen Dank. Haben Sie die Geschichte über Milton mitbekommen? Ich möchte nicht, dass Sie denken, sie handelt von Ihnen. Ihr könnt jedes neue Verhalten mit Hilfe von Zitaten ausprobieren. Und es hat dabei nicht den Anschein, als tätet ihr das. Zitate geben euch eine Menge Freiheit, mit zunehmender Flexibilität zu experimentieren. Das heißt also, ihr könnt alles machen. Ich kann in einem Restaurant auf die Kellnerin zugehen und zu ihr sagen, gerade als ich zum WC ging, kommt doch diese Type an und sagt Blinzel. Und herausfinden, was passiert. Sie wird blinzeln. Und ich werde sagen, ist das nicht verrückt? Und weggehen. Ich war es nicht. Also brauche ich mir auch keine Gedanken darüber zu machen. Es ist ein großes Stück persönlicher Freiheit. Man ist nicht mehr verantwortlich für das eigene Verhalten, denn es ist das Verhalten eines anderen. Als ich Psychiaterversammlungen und ähnliche Treffen besuchte, ging ich manchmal zu jemandem hin und sagte, ich traf vor kurzem Dr. X auf einer Tagung. Er tat etwas, was ich zuvor noch nie jemanden habe tun sehen. Er ging auf eine Person zu, hob ihre Hand so hoch und sagte, sehen Sie auf diese Hand. Dann machte ich eine 15- oder 20-minütige Trance-Induktion und versetzte ihn in Trance. Schließlich gab ich ihm einen Klaps auf den Bauch, um ihn zu wecken und sagte, ist das nicht verrückt, was er da gemacht hat? Und er meinte, ja, das ist wirklich verrückt. Sowas sollte er nicht machen. Daraufhin sagte ich, ich würde so etwas niemals machen. Sie? Daraufhin er, nein. Zitate funktionieren auch großartig, wenn man mit einer Familie Therapie macht, die viel kämpft und zankt und nicht zuhört. Man kann sich vorbeugen und sagen, ich bin froh, dass ihr eine so ansprechbare Familie seid. Denn bei der letzten Familie, die hier war, musste ich jeden Einzelnen angucken und sagen, haltet den Mund! Das musste ich denen sagen. Das erinnert mich an eine Gruppe, die wir in San Diego machten. Es waren ungefähr 150 Leute und wir sagten zu ihnen, als nächstes wollen wir euch etwas darüber erzählen, wie Paare oft im Zitaten streiten. Nun, wenn du das zu mir sagen würdest, weißt du, was ich dann zu dir sagen würde? Also, wenn du mir sagen würdest, ich soll das tun, dann würde ich zu dir sagen, geh zum Teufel. Also gut, hör zu. Wenn du jemals zu mir gesagt hättest, würde ich ausholen und... Das Problem dabei ist, dass sie gewöhnlich die Zitate verlieren und tatsächlich einen Kampf anfangen. Die meisten von euch werden Zitate aus Familientherapien kennen. Ihr fragt, wie ist es ihnen ergangen? Wenn sie zögernd von einem Streit berichten, fangen sie mit Zitaten an. Und schon sind sie wieder voll drinnen. Alle ihre nonverbalen Analoga unterstützen diesen Ablauf. Zitate sind ein dissoziierendes Muster. Und wenn die Dissoziation zusammenbricht, ist das Zitat weg. Trauer ist gewöhnlich ein ähnliches Muster. In trauernden Menschen passiert Folgendes. Sie konstruieren sich eine visuelle Vorstellung, in der sie mit der verlorenen Person zusammen sind. Sie sehen sich selbst mit der geliebten Person, die jetzt tot ist oder fortgegangen, die irgendwie unerreichbar ist. Ihre Reaktion, genannt Trauer oder Verlustgefühl, ist komplex und beinhaltet eine Dissoziation von diesen Erinnerungen. Sie sehen die geliebte Person und sich selbst zusammen Spaß haben und fühlen sich leer, denn sie sind nicht dort in dem Bild. Gingen sie hinein in dieses gleiche Bild, das die Trauerreaktion stimuliert, so würden sie Zugang zu der Kinästhetik bekommen, zu den positiven Gefühlen, der schönen Erlebnisse, die sie mit dieser Person während ihres liebevollen Zusammenseins geteilt hatten. Diese könnten dann eine Ressource für sie sein, weiterzumachen und sich etwas Neues in ihrem Leben aufzubauen und nicht mehr ein Auslöser für eine Trauerreaktion. Schuld ist etwas anderes. Es gibt mehrere Wege, sich schuldig zu fühlen. Einer der besten Wege, zu einem Schuldgefühl zu kommen, besteht darin, sich ein Bild davon zu machen, welche Reaktion im Gesicht eines bestimmten Menschen geschrieben steht, wenn man etwas gemacht hat, was ihm nicht gefällt. In diesem Fall erzeugt man sich eine eidetische visuelle Vorstellung. Auf diese Art kann man sich wegen allem schuldig fühlen. Wenn man jedoch aus dem Bild heraustritt, mit anderen Worten, wenn man den Prozess umkehrt, den wir in der Trauer durchlaufen, fühlt man sich nicht länger schuldig, denn man bekommt buchstäblich eine neue Perspektive. Das hört sich zu einfach an, oder? Es ist so einfach. 99 von 100 depressiven Klienten, die ich gesehen habe, zeigen exakt das gleiche Muster. Sie visualisieren irgendein Erlebnis, das sie deprimiert, oder und sprechen mit sich selbst darüber. Aber alles, was ihnen bewusst ist, sind die kinästhetischen Gefühle. Sie benutzen Worte, die diesen angemessen sind, wie niedergedrückt, belastet, schwer, erdrückend. Wenn man ihnen irgendwelche Fragen stellt, die sich auf ihre Gefühle beziehen, so geben sie einem eine sehr elegante nonverbale Beschreibung darüber, wie sie ihre Depression erzeugen. Woran merkst du, dass du deprimiert bist? Fühlst du dich schon längere Zeit so? Womit fing diese ganze Entwicklung an? Wie diese Fragen genau gestellt werden, ist völlig bedeutungslos. Sie sind nur eine Möglichkeit, Zugang zu ihrem Prozess zu bekommen. Meistens erzeugen sich depressive Menschen Serien von visuellen Vorstellungen. Es sind in der Regel konstruierte Bilder, die außerhalb des Bewusstseins liegen. Das heißt, diese Menschen haben meistens keine Ahnung davon, dass sie sich überhaupt Bilder machen. Einige von euch haben das heute mit ihrem Partner erlebt. Ihr habt ihnen rückgemeldet, dass sie über ein bestimmtes System in irgendetwas eingestiegen sind und sie sagten, oh, davon weiß ich gar nichts. Und sie wussten es wirklich nicht, da es außerhalb ihres Bewusstseins passierte, indem sie außerhalb ihres Bewusstseins Bilder sehen und über sie sprechen, sich aber nur die entsprechenden gefühlsmäßigen Reaktionen bewusst machen, durchlaufen depressive Menschen ständig eine profunde, effektive, hypnotische Selbstinduktion. Sie sind total verwundert, wo ihre Gefühle herkommen, denn die Bilder liegen außerhalb ihres Bewusstseins. Sehr, sehr viele Menschen mit Gewichtsproblemen machen das Gleiche. Sie haben eine innere hypnotische Stimme, die sagt, denk nicht an die Süßigkeiten im Wohnzimmer. Fühl dich nicht hungrig. Die meisten Leute haben keine Ahnung, dass Aufforderungen wie diese in Wirklichkeit Aufforderungen sind, das Entsprechende zu tun. Um den Satz »Denk nicht an Blau« verstehen zu können, muss man sich die Bedeutung der Worte zugänglich machen und an Blau denken. Wenn ein Kind sich in einer gefährlichen Situation befindet und man sagt »Fall nicht hin«, so muss es, um zu verstehen, was man gesagt hat, Zugang zu irgendeiner Repräsentation von Hinfallen finden. Diese internale Repräsentation, vor allem wenn sie kinästhetisch ist, führt in der Regel zu dem, was die Eltern verhindern wollten. Wenn man jedoch positive Instruktionen gibt, wie »Sei vorsichtig«, »Achte auf dein Gleichgewicht«, »Bewege dich langsam«, dann kann das Kind Zugang zu solchen Repräsentationen finden, die ihm helfen, die Situation zu meistern. Mann, könnt ihr noch mehr über Schuldgefühle sagen? Schuld ist genau wie alles andere nur ein Wort. Die Frage ist, auf welche Erfahrung bezieht sich das Wort? Jahrelang schon kommen Menschen in psychiatrische Sprechstunden aller Art und sagen, ich habe ein Schuldgefühl. Die Therapeuten hören das Wort Schuld und sagen, ah ja, ich weiß, was Sie meinen. Wenn die gleiche Person gesagt hätte, ich habe ein X, dann würden diese Therapeuten nicht so schnell auf die Idee gekommen sein, sie wüssten schon, was die andere Person meinte. Wenn wir hier über Schuldgefühle, Depression, Eifersucht und alle diese Worte sprechen, kommt es uns darauf an zu zeigen, dass es wichtig ist, herauszufinden, wie es passiert, also herauszufinden, worin der Prozess besteht. Woher weiß jemand, wann es an der Zeit ist, sich schuldig zu fühlen und wann nicht? Wir sagten, dass ein Weg, und das ist nur ein Weg, zu einem Schuldgefühl zu kommen, darin besteht, sich eidetische Bilder von enttäuscht aussehenden Menschen zu machen und sich dann darüber schlecht zu fühlen. Es gibt noch andere Wege. Man kann sich Bilder konstruieren oder so lange mit sich selber reden, bis man sich schuldig fühlt. Es gibt unzählig viele Wege, es zu bewerkstelligen. Es ist wichtig, bei jedem einzelnen Klienten herauszufinden, wie er es macht, wenn ihr diesen Prozess verändern wollt. Macht er sich mit Hilfe von eidetischen Bildern Schuldgefühle, so könnt ihr ihn dazu bringen, sich stattdessen konstruierte Bilder zu machen. Macht er es mit konstruierten Bildern, so bringt ihr ihn dazu, eidetische zu nehmen. Spricht er mit sich selber, so könnt ihr ihn veranlassen, sich etwas vorzusingen. Sind eure Sinne fein genug, so dass ihr die einzelnen Schritte des Prozesses herausfinden könnt, den euer Klient durchläuft, um die unerwünschte Reaktion zu erzeugen, so habt ihr viele Ansatzpunkte für Interventionen. Das können auch so einfache Interventionen sein, wie ein System durch ein anderes ersetzen, denn dadurch wird die Struktur aufgebrochen. Eine Frau hatte eine Höhenphobie. Glücklicherweise lag unser Therapieraum im 3. Stock. Also bat ich sie, ans Fenster zu gehen, hinauszusehen und mir zu beschreiben, was passierte. Als sie das erste Mal ging, war sie einfach blockiert. Ich sagte zu ihr, das sei eine sehr unbrauchbare Beschreibung. Ich müsse wissen, wie sie zu dem Punkt komme, an dem sie sich blockiert fühle und die Fassung verliere. Ich stellte ihr eine Menge Fragen und entdeckte, was passiert. Sie macht sich ein konstruiertes Bild, wie sie aus dem Fenster fällt, hat das Gefühl zu fallen und dann wird ihr schlecht. Durch diesen Prozess ging sie sehr schnell und das Bild war außerhalb ihres Bewusstseins. Also bat ich sie, ans Fenster zu gehen und dabei innerlich die Nationalhymne zu singen. Das klingt jetzt vielleicht albern, nur sie ging ans Fenster und hatte keine phobische Reaktion. Nicht eine einzige. Und sie hatte die Phobie seit Jahren und Jahren und Jahren. In einem unserer Workshops war einmal ein indianischer Medizinmann, ein Schamane. Wir sprachen über verschiedene Wege, schnell und effektiv Veränderungen einzuleiten und darüber, wie weit es sie auch in anderen Kulturen gäbe. Wenn jemand Kopfschmerzen hat, so gibt es eine alte Semigestalt-Vorgehensweise. Man lässt ihn einen leeren Stuhl ansehen, das Schmerzgefühl verstärken und das intensivierte Schmerzgefühl als eine Rauchwolke auf dem leeren Stuhl sehen. Langsam entsteht aus der Wolke das Bild eines Menschen, mit dem er noch ein unerledigtes Geschäft hat. Dann macht man, was auch immer man für nötig hält. Und es funktioniert, die Kopfschmerzen gehen weg. Das entsprechende Vorgehen des Schamanen ist, dass er immer ein unbeschriebenes Blatt Papier bei sich hat. Wenn dann jemand zu ihm kommt und sagt, ich habe Kopfschmerzen, kannst du mir helfen? Sagt er, ja, natürlich. Aber bevor ich anfange, möchte ich, dass du 5 Minuten darauf verwendest, dieses Papier hier genauestens zu studieren. Denn es enthält etwas von größtem Interesse für dich. Beide Interventionen beinhalten ein Umschalten auf ein anderes Repräsentationssystem. Man bricht den Prozess, mit dem sich die Person das unerwünschte Erleben verschafft, dadurch auf, dass man ihre Aufmerksamkeit bindet, und zwar in einem anderen Repräsentationssystem als in dem sie bis dahin den Schmerz wahrgenommen hat. In beiden Fällen ist das Resultat identisch. Ob man ein unbeschriebenes Blatt Papier genau studiert oder das Gefühl intensiviert es zu einem Bild auf einem leeren Stuhl werden lässt, man tut jeweils das Gleiche. Man wechselt die Repräsentationssysteme und das ist eine wirklich tiefgreifende Intervention für jedes Problem. Alles, was das Muster oder die Sequenz der Ereignisse verändert, die jemand internal durchläuft, als Reaktion auf internale, der externe Stimuli, macht die Reaktion unmöglich, in der er sich festgefahren hat. Wir arbeiteten einmal mit einem Mann in Marin, in Kalifornien. Jedes Mal, wenn er eine Schlange sah, ganz egal, wie weit sie von ihm weg war, wo er sich aufhielt oder wer um ihn herum war, erweiterten sich sofort seine Pupillen. Man brauchte nur nah genug zu sein, um es zu sehen. Er machte sich ein Bild von einer Schlange, die durch die Luft fliegt. Das passierte außerhalb seines Bewusstseins, so lange, bis wir es entdeckten. Als er 6 war, hatte ihm jemand eine Schlange zugeworfen. Er war überhaupt nicht darauf gefasst und bekam einen entsetzlichen Schrecken. Er reagierte daraufhin, wie als 6-Jähriger kinästhetisch auf das internale Bild einer Schlange, die durch die Luft auf ihn zufliegt. Wir hätten einfach den Inhalt dieses Bildes ändern können. Wir hätten ihn dazu bringen können, sich ein Bild davon zu machen, wie ihm jemand Küsse zuwirft. Was wir aber tatsächlich taten, war einfach die Reihenfolge zu ändern, in der die Systeme im Prozess auftreten. Wir ließen ihn die kinästhetische Reaktion zuerst haben und dann das internale Bild. Dadurch war es für ihn unmöglich geworden, weiterhin phobisch zu sein. Ihr könnt jede Begrenzung eurer Klienten als einzigartige Leistung eines Menschen behandeln und herausfinden, aus welchen Schritten sie besteht. Wenn ihr erst einmal wisst, welches die Schritte sind, könnt ihr die Reihenfolge vertauschen, in der sie auftreten. Ihr könnt den Inhalt verändern, ihr könnt ein Element neu hinzufügen oder einen Schritt weglassen. Das sind alles Beispiele für die interessanten Dinge, die ihr tun könnt. Wenn ihr glaubt, dass der wichtigste Aspekt der Veränderung das Verständnis der Ursprünge des Problems und das Aufdecken der tieferen, jeweils darunterliegenden Bedeutung ist und dass der wichtigste Ansatzpunkt für euer Tun der Inhalt ist, dann werdet ihr wahrscheinlich Jahre brauchen, um Menschen zu verändern. Wenn ihr die Form verändert, bekommt ihr zumindest genauso gute Resultate, als wenn ihr mit dem Inhalt arbeitet. Mit den Techniken, die nötig sind, um die Form zu ändern, lässt es sich leichter arbeiten. Es ist um vieles leichter, die Form zu ändern und die Veränderung ist umfassender. Mann, könnt ihr einige Fragen angeben, die ihr stellt, um die Schritte des Prozesses deutlich werden zu lassen, durch den die Leute gehen? Bittet sie, das Erlebnis jetzt zu haben. Befragt sie über das letzte Mal, als sie das Erlebnis hatten, oder was passieren würde, wenn sie nicht anders könnten, als es jetzt in diesem Moment hier zu haben, oder ob sie sich an das letzte Mal erinnern, als sie es hatten. Alle diese Fragen rufen die gleichen unbewussten Reaktionen hervor, die wir hier schon gezeigt haben. Wann immer ich einer Person hier in der Gruppe etwas sage oder sie etwas frage, seht ihr, sofern ihr gerade aufpasst, dass die Antwort sehr viel früher und vollständiger nonverbal da ist, als die Person bewusst fähig ist, sie explizit zu verbalisieren. Woran merkst du, ob du gerade phobisch bist oder nicht? Woran merkst du, Fragen bringen euch gewöhnlich überall hin? Die Menschen haben die Tendenz, es zu demonstrieren, anstatt es ins Bewusstsein zu bringen. Unser Buch »Die Struktur der Magie 1« ist dem gewidmet, was wir das Metamodell nennen. Es ist ein verbales Modell, ein Weg der Form von Verbalisierungen zuzuhören im Gegensatz zu deren Inhalt. Eine der Klassifikationen wird unspezifisches Verb genannt. Wenn ich euer Klient bin und zu euch sage, mein Vater beunruhigt mich, versteht ihr dann, wovon ich rede? Nein, natürlich nicht. Mein Vater x't mich würde genauso sinnvoll sein. Denn für einen Menschen könnte mein Vater beunruhigt mich bedeuten, dass sein Vater mit einem durchgeladenen 38 auf seinen Kopf zielt. Und für einen anderen einfach, dass sein Vater durchs Wohnzimmer geht und kein Wort sagt. Es sagt nur aus, dass es irgendeinen Prozess gibt, der bis jetzt noch unspezifiziert ist. Es kommt natürlich darauf an, fähig zu sein, auf Sprache zu hören und zu erkennen, wann jemand eine Erfahrung durch eine verbale Beschreibung angemessen spezifiziert hat. Im Zusammenhang mit dem Metamodell lehren wir zum Beispiel Folgendes. Wenn man einen Satz bekommt wie »Mein Vater beunruhigt mich«, die Person zu bitten, den Prozess, auf den sie sich mit »beunruhigend« bezieht, näher zu spezifizieren. Wie genau beunruhigt dein Vater dich? Woran merkst du, dass du depressiv bist oder phobisch oder dich schuldig fühlst? Wissen ist genauso ein Wort wie beunruhigen. Es spezifiziert den Prozess nicht. Wenn ich zu dir sage, nun, ich denke, ich habe ein Problem, so sagt das überhaupt nichts aus über den Prozess. Wenn man dann fragt, wie denkst du es, so sagen die Leute zuerst einmal, wie bitte? Aber nachdem sie über den ersten Schock hinweg sind, so eine eigenartige Frage gestellt zu bekommen, fangen sie an, euch den Prozess zu zeigen, zuerst nonverbal. Das sieht dann ungefähr so aus. Nun, ich denke es eben einfach. Augen und Kopf bewegen sich nach oben links. Oder so. Ach je, ich weiß nicht. Es ist, wissen Sie, es ist einfach nur so ein Gedanke, den ich habe. Augen und Kopf bewegen sich nach unten links. Die Kombination der unspezifischen Verben, die eine Person benutzt, mit den recht eleganten nonverbalen Spezifikationen durch ihre Augenbewegungen und körperlichen Veränderungen, stellen jeweils die Antwort auf die Frage dar, unabhängig davon, ob sie sich dessen bewusst wird oder nicht. Wenn ihr immer weiter Fragen stellt, werden sich die Leute gewöhnlich ihres Prozesses bewusst und können ihn euch erklären, zumeist mit etwas Verachtung, da sie annehmen, dass jeder genauso denkt wie sie, also durch einen genauso gearteten Prozess geht. Ein bekannter Therapeut sagte einmal ganz ernsthaft zu uns, der intelligente Mensch denkt immer in Bildern. Nun, das ist eine Aussage über ihn. Auf diese Art organisiert er einen großen Teil seiner bewussten Aktivität. Diese Aussage hat nur sehr wenig zu tun mit der Hälfte aller Menschen, denen wir in diesem Land begegnet sind. Sehr oft stellen Leute auf Seminaren wie diesem ihre Fragen so. Was macht ihr mit jemand, der sehr depressiv ist? Zeigt dabei auf sich selbst. Das Wort jemand ist unspezifiziert, jedenfalls verbal. Wir sagen dazu, es ist ein Wort ohne Bezugsindex. Es bezieht sich nicht auf irgendetwas Spezifisches innerhalb der Welt der Erfahrung. Nur die nonverbale Kommunikation war sehr spezifisch in diesem Fall. Und das Gleiche machen die Menschen auch mit anderen nonverbalen Prozessen. Wenn ihr in der Lage seid, Dinge wie Zugangshinweise und andere nonverbale Hinweise zu identifizieren, so könnt ihr eine ziemlich große Klarheit darüber bekommen, wie etwas abläuft. Die Leute kommen in die Therapie und sagen, nun, ich habe ein Problem. Und ihr nonverbales Verhalten hat euch schon die Sequenz aufgezeigt, die es produziert. Das heißt also, eine Wie-genau-Frage oder eine Woher-weißt-du-Frage gibt euch in der Regel eine vollständige nonverbale Spezifikation des Prozesses, den die betreffende Person durchläuft. In Magie 1 liegt eine vollständige und genaue Beschreibung vor, wie mit Hilfe des Metamodells geeignete Fragen gestellt werden können. Einer unserer Studenten lehrte das Metamodell in einem Team von Krankenschwestern. Wenn ein Patient sagt, ich bin ganz sicher, dass es mir bald wieder schlechter geht, oder ich kann jetzt noch nicht wieder aufstehen, dann kann die Krankenschwester fragen, woran merken Sie das? Fragt sie dann weiter mit anderen Metamodellfragen, so hilft sie dem Patienten, die Begrenzungen in seinem Modell der Welt zu erkennen. Das Resultat war, dass die durchschnittliche Dauer des Krankenhausaufenthalts von 14 auf 12,2 Tage sank. Dem Metamodell liegt die Idee zugrunde, euch eine systematische Kontrolle über Sprache zu ermöglichen. Als wir es das erste Mal unseren Studenten beibrachten, war das Resultat folgendes. Zuerst gab es eine Phase, in der sie herumliefen und sich gegenseitig metamodellierten. Sie fingen damit an, von außen zu hören, was sie sagten. Manchmal hörten sie mitten im Satz auf zu sprechen, denn jetzt hörten sie sich selbst zu. Das ist ein zusätzlicher Vorteil des Metamodells. Ihr lernt, nicht nur anderen Leuten zuzuhören, sondern auch euch selber. Dann passierte es, dass sie nach innen gingen und anfingen, ihren eigenen inneren Dialog zu metamodellieren. Das veränderte ihre innere Sprache. Was sie vorher terrorisiert hatten, wurde jetzt zu etwas Nützlichem. Das Metamodell ist stark vereinfachend. Und doch ist es immer noch die Grundlage von allem, was wir tun. Ihr werdet alles, was wir euch beibringen, schlampig machen. Wenn ihr euch das Metamodell und die systematische Kontrolle darüber nicht zu eigen gemacht habt. Die Leute, die das, was sie bei uns lernen, gut machen, und diejenigen, die es nicht gut machen, unterscheiden sich darin, ob sie das Metamodell drauf haben oder nicht. Es ist buchstäblich die Grundlage von allem, was wir tun. Ihr könnt brillant sein, geistreich, scharfsinnig und mit den komplexesten Metaphern der Welt ankommen. Aber wenn ihr nicht gut Informationen sammeln könnt, internal und external, wisst ihr nicht, was jeweils zu tun ist. Die Metamodellfragen sind diejenigen, mit denen ihr sofort an die relevanten Informationen herankommt. Sie stellen ein großartiges Handwerkszeug dar für diesen Zweck und sind sowohl außen als auch innen anwendbar. Sie verwandeln euren internalen Dialog in etwas Nützliches. Wenn ihr Sprache benutzt in der Begegnung mit anderen Menschen, nehmen Sie an, dass all das Zeug, zu dem Sie gerade innerlich Zugang haben, das gleiche ist wie das, was ihr gesagt habt. Es passiert bei Ihnen innerlich so viel, dass Sie sich die äußere Form eurer Kommunikation nicht bewusst machen. Ihr könnt syntaktisch korrekte Sätze äußern, die keine Bedeutung haben. Und die Leute werden auf euch reagieren, als hättet ihr etwas sehr Bedeutungsvolles gesagt. Es wundert mich überhaupt, dass es einmal jemandem aufgefallen ist, dass einige Schizophrene Wortsalat sprechen. Ich bin schon einmal losgegangen und habe Wortsalat gesprochen und die Leute haben auf mich reagiert, als wäre es perfektes Englisch. Und natürlich kann man verrückte Aufforderungen in einem Wortsalat unterbringen. Einmal hatten wir eine Party in unserem Haus und wollten noch Champagner besorgen. Da wir in einem Gebiet wohnen, in dem es keine Läden gibt, gingen wir also in ein Restaurant und sagten, also wir hätten da gerne ein paar Flaschen Champagner zum Mitnehmen. Und der Typ sagte, oh, das dürfen wir nicht, es verstößt gegen das Gesetz. Daraufhin wir, nun, wir haben gerade eine Party und wir essen sehr oft hier. Und könnten Sie nicht doch irgendetwas für uns tun, Sie was? Er hielt einen Moment inne und dann sagte er, warten Sie, ich glaube, ich kann doch was für Sie tun. Er nahm also die Flaschen für sich selbst, verließ das Restaurant durch den Hintereingang, gab sie uns draußen und erhielt dafür ein Trinkgeld. Unser Verhalten war total bizarr. Und doch musste er reagieren, denn das Einzige, was ihm bewusst einleuchtete, war diese seltsame Sequenz. Es ist wirklich wichtig zu wissen, dass die meisten Menschen in ihrem Inneren sehr chaotisch organisiert sind. Mann, ist dabei das intellektuelle Niveau des Klienten wichtig, meinetwegen zurückgebliebener versus Genie? Nein, soweit ich weiß nicht. Unabhängig von ihrem Bildungsstand und Intelligenzniveau arbeitet das Unbewusste des Menschen verblüffend gleich. Der IQ ist auch eine Funktion dieser Art von Strukturen, über die wir gesprochen haben. Frau, wenn ihr jemanden bittet, in die Erfahrung hineinzugehen, die ihm Schwierigkeiten macht, und ihn dabei beobachtet, nehmt ihr dann den Prozess bewusst wahr, durch den er geht? Ja, in einem bestimmten Sinn des Wortes Bewusstheit, Awareness. Es gibt nichts, was ich heute hier zu irgendeinem Zeitpunkt gemacht hätte, dessen ich mir bewusst gewesen wäre. Nicht in der normalen Bedeutung eines reflektierenden Bewusstseins dessen, was ich tue. Ich weiß erst dann, was ich tue oder sage, wenn ich mich selbst dabei vorfinde, es zu tun oder es zu sagen. Das ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube wirklich, dass es eine viel zu komplexe Aufgabe ist, mit jemandem in direktem Kontakt zu kommunizieren, geschweige denn mit einer Gruppe von Leuten, als dass man versuchen könnte, sie bewusst zu bewältigen. Unmöglich, es bewusst zu machen. Wenn man es macht, zerstört man den natürlichen Fluss der Kommunikation. Gibt es hier welche, die Musik machen? Wie viele Leute sind hier, die ein Instrument spielen können? Okay, wenn ihr etwas spielt, wer von euch spielt es bewusst? Genau, keiner. Ihr seid euch des Ergebnisses bewusst, der Klänge, die ihr hervorbringt, aber nicht des Prozesses, des Hervorbringens. Und was passiert, wenn euch mitten im Spiel bewusst wird, was ihr macht? Zack, seid ihr draußen. Doch da ihr lerntet, das gleiche Stück zu spielen, habt ihr bestimmte Schritte bewusst durchlaufen. Jetzt, wo wir hier mit euch kommunizieren, habe ich ein Bewusstsein in dem Sinne, dass ich direkt reagiere, aber kein reflektierendes Bewusstsein dessen, was ich tue. Wenn doch, hätte ich hier einen armseligen Auftritt. Angenommen, ihr fangt am Montagmorgen wieder an zu arbeiten und ein neuer Klient betritt den Therapieraum und sagt, ich habe eine Kaugummiphobie. Eine Stimme in eurem Kopf sagt, oh, wunderbar. Eine unerwartete Gelegenheit, etwas Neues auszuprobieren. Dann blickt er auf und fragt ihn nun, wann hatten Sie zum letzten Mal eine sehr intensive phobische Reaktion? Dann kommen die Augenbewegungen und das ganze andere Zeug. Wenn ihr dann anfangt, diese Wandtafel hier oben zu visualisieren und die Liste mit den Zugangshinweisen oder innerlich mit euch selbst über die Dinge zu sprechen, die ihr uns habt sagen hören oder Gefühle darüber zu haben, ob ihr nun auch fähig sein werdet, sie umzusetzen oder nicht, dann werdet ihr über eure Sinne keine Information bekommen, die ihr zur Grundlage eures Handelns machen könntet. Das meine ich, wenn ich sage, dass ein reflektierendes Bewusstsein in der direkten Kommunikation nicht nützlich ist.